In verschiedenen Zweigen der Volkswirtschaft der TVJK werden im ersten Monat des neuen Jahres große Erfolge erzielt. Die Wissenschaftler und Techniker der Staatlichen Akademie der Wissenschaften forcieren die Forschungsarbeit für die Lösung der wissenschaftlich-technischen Fragen bei der Modernisierung und der Normalisierung der Produktion in verschiedenen Fabriken und Betrieben, wobei das Schwergewicht auf die Nutzung von einheimischen Roh- und Brennstoffen, Maschinen und Anlagen gelegt wird. Die Stromerzeuger des Wärmekraftwerkes Zhongzhengang stellten ein konsequentes Vorbeugungs- und Reparatursystem für Maschinen und Anlagen her und übererfüllen durch die Massenbewegung für technische Erneuerung die täglichen Stromerzeugungspläne mit 120%. Das Eisenbahnwesen setzte dafür große Kraft ein, vor allem den Transportbedarf der Kraftwerke, Metall- und Chemiefabriken zu decken, steigerte die Gütertransportmenge für Kraftwerke 1,1-fach, die für Metallbetriebe 2,5-fach und die für Chemiefabriken 1,3-fach im Vergleich mit derselben Zeit im Vorjahr. Die Arbeiter der Fischereibetriebe am Westmeer wie der Fischereibetriebe Mundok, Pyeongwon, Jongju und Hanchon übererfüllen jeden Tag den Schiffsreparaturplan im Winter mit mehr als 110%.